hatte bis vor kurzem ja einen Lehrstuhl und jetzt bin ich emeritiert und habe noch eine Forschungsstelle hier, die sich mit Fragen von Information, neuen Märkten, Internet und Ähnlichem beschäftigt. In den 50er Jahren schien noch ganz unklar, wie viele Computer die Menschen eigentlich brauchen. Und selbst Kenner sagten damals, dass eine Handvoll von Computern für ein Land wie die Bundesrepublik oder die USA ausreichen würde. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. In den 60er Jahren verändert sich das massiv. Eine Antriebsfeder ist sicherlich das Militär und der Kalte Krieg. Nachdem die Sowjets erfolgreich den Sputnik-Satelliten 1957 ins All geschossen haben, wurde die USA wachgerüttelt und setzt tatsächlich milliardenschwere Förderprogramme, vor allen Dingen von militärischer Seite gefördert, in Gang, um hier im Hightech-Bereich wettbewerbsfähig zu werden. Es ging um die Berechnung von Raketenbahnen und deren Abwehr. Also militärische Ziele stehen erstens im Vordergrund. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonadenschon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Zweitens kann man sagen, dass der moderne Sozialstaat, der sehr, sehr viele Daten seiner Bürger verwaltet, eine treibende Kraft war. Die ersten ganz großen Computer in deutschen Behörden wurden etwa in der Rentenversicherung eingesetzt. 1956 beginnt dies. Und weil gerade hier von der Wiege bis zur Bahre unglaublich viele Informationen über Bürger gespeichert werden müssen und gerade die große Rentenreform 1957, eines der erfolgreichsten Gesetze in der Geschichte der Bundesrepublik, die den Rentnern Wohlstand brachte, gerade solche komplizierten Reformen waren erst möglich, dadurch, dass diese Daten über Computer verwaltet wurden. Und hier haben wir eine starke Expansion. Kritik gab es in jüngster Zeit auch des Öfteren, auch von politischer Seite, an dem Einsatz der Computer. Welche Hilfen haben die Computer bei der Terrorismusbekämpfung bisher geleistet? Ja, also wenn ich es allein vom Zahlenmäßigen her sehe, dann haben wir wohl in den zurückliegenden 5 Jahren der Terrorismusbekämpfung etwa 10 Millionen Blattakten. Wenn Sie die auf diesen gigantischen Blattzahlen enthaltenen Fakten noch übersehen und verknüpfen wollen, dann brauchen Sie dazu eines Mediums der modernsten Technologie. Das heißt, ohne Computer sind die Zusammenhänge überhaupt nicht mehr zu überschauen. Horst Herold, Präsident des Bundeskriminalamtes 1977. Ich will vielleicht noch einen dritten Strang nennen, der gerade in der DDR und der Bundesrepublik sehr wichtig ist, die Arbeit von Polizei- und Geheimdienstbehörden. In den 70er Jahren haben wir einerseits eine neue Welle von Terrorismus, die durch massiven Computereinsatz bekämpft wird, durch die sogenannte Rasterfahndung im Westen. Andererseits an der DDR rüstet die Stasi mit Computern auf, um Staatsfeinde zu verfolgen. Ohne Computer sind die Zusammenhänge überhaupt nicht mehr zu überschauen. Also Sie weisen die Kritik am Einsatz der Computer zurück? Ja, sie ist absolut laienhaft. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Und das fing ganz klein an. Wir haben am Anfang nur Versand gemacht. An meistens Hochschulen. Ich bin rumgefahren, ich kenne fast jede Hochschule in Deutschland, habe Plakate aufgehängt und so kleine Kästchen mit Bestellkarten, also die dann HP oder Texas Instruments haben wollten, haben den bei uns in Aachen bestellt. Und wir haben in unserer 30 Meter Bude im Hinterhof die Sachen verpackt und zur Post gebracht. Das war das erste Jahr. Da hatten wir schon 1,7 Millionen D-Mark Umsatz. Und ein paar Mark waren übrig geblieben. Das zweite Jahr, dann wurde es ein bisschen mehr, aber es war alles Versand. Selbst die ersten Commodore, die großen Geräte, haben wir nur im Versand verkauft. Bis wir dann eine kleine Filiale in Aachen hatten. Auch 14 Quadratmeter, 140 Mark, aber immerhin. Kamen auch Studenten vorbei, ab und zu dann auch schon ein bisschen gesetztere, damals für uns gesetzter, also 30, 40-jährige Ingenieure, die ebenfalls dann einen HP oder Texas Instruments haben wollten. Und 1977, das war eigentlich der Beginn des Personal Computers, der PET 2001 und Apple II, die haben wir beide in den USA bezogen und dann in Deutschland vertrieben. Und das Ganze wuchs, also ich glaube, die Zahlen habe ich alle noch im Kopf. 77 war 2 Millionen, 78 war 5, 79 war 10 Millionen Umsatz. Da war auch richtig schön was übrig geblieben. Dieses Moore'sche Law hat weitergewirkt und wirkt bis heute und wird wohl auch noch einige Jahre wirken. Und man muss sich die Power, die enorme Kraft, die dieses Gesetz

Hiroshima. Das war euch zu langweilig. Nee, das haben wir schon. Hallo, dein Maul, Mann. Haben wir jetzt ausgehabt. Also von der Hiroshima-Ausstellung. Ja, komm jetzt hierher. Und hier macht ihr jetzt erstmal wieder ein paar Friedensübungen. Ja, genau. Das Ballerspiel River Raid. Es ist das erste Computerspiel in Deutschland, das von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert wird. Ab 1983 darf es nicht mehr frei verkauft werden. Aus der Indizierungsbegründung? Jugendliche sollen sich in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Hier findet im Kindesalter eine paramilitärische Ausbildung statt. Bei älteren Jugendlichen führt das Bespielen zu physischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken und Kopfschmerzen. Wenn man sich anschaut, ein River Raid, was da indiziert wurde, und das sind ja grob schlechtigste Pixel. Und das ist ja wirklich nur die Andeutung eines Flugzeugs, das die Andeutung einer Bombe wirft mit viel Fantasie. Dann fragt man sich schon, also was haben die damals gedacht, dass das irgendwie Jugend verderben könnte? Und die Jugend selber, wir damals waren natürlich auch auf den Barrikaden, was soll denn das? Ich sage immer, das war unser Elvis Presley. Elvis Presley haben sie ja auch Ende der 50er Jahre, da hatte Auftrittsverbot in einigen Bundesstaaten der USA, weil man sagte, sein Hüftschwung, der verdirbt die Jugend. Und das war für unsere Generation, war die Indizierung von River Raid oder Kommando, das war unser Elvis Presley. Da will das Establishment uns unser Hobby verbieten, die verstehen uns nicht und so weiter. Rückblickend betrachtet war es das auch, weil die haben es nicht verstanden. Weil wenn man sich halt heute anguckt, was heute technisch möglich ist im Computerspiel und wo man mal eben in der Kettensäge einen Kopf abtrennt, in allen grafischen Details, da können wir ja gerne über das Thema Indizierung auch reden. Aber die Indizierungsdebatte in Mitte der 80er Jahre, die war wirklich totaler Quatsch, weil in den Spielen war nichts in dem Sinne zu sehen. Hier vor der Ausstellungswand ist es ja nach Jahren sortiert. Und im Jahr 1984 war ja doch einiges los, computerspielmäßig. Also klar, Tetris kennt man, aber Marvel Madness kenne ich zum Beispiel auch. Das ist, wo man so eine Kugel durch so ein Labyrinth, glaube ich, steuern muss. Und wir sehen ganz oben am Bildschirm, ja, eine Pixelgrafik, weiße Linien auf schwarzem Grund, etwas, das so aussehen könnte wie Sterne und unten so eine ganz merkwürdige Grafik, also wie so eine Art Radar, das Ganze in, ich würde mal schätzen, 6 Farben. Das ist Elite. Genau, Elite kam 1984 für den BBC Micro raus. Das ist in England ein sehr wichtiger, populärer, früher Heimcomputer gewesen und war damit mit eigentlich das erste Spiel, wo man sich sehr frei in einem 3D-Raum bewegen konnte. Das ließ sich eben jetzt noch nicht wirklich mit farbigen Flächen darstellen. Das waren eben einzelne Striche, die das quasi ermöglicht haben. Mehr zu mehr war eben einfach die Rechentechnik damals nicht in der Lage. Ich erinnere mich zum einen daran, dass wir das war so die erste richtige Pressebestechung, mehr oder minder, die lief. Also sündhaft teures Essen im Sheraton Hotel in München. Ich habe eine Elite Lederjacke bekommen, die ich lange stolz getragen habe. Aber zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, das Spiel war ja auch gut. Hello, my name is David Braben. I'm CEO of Frontier Developments and we're currently making the game Elite Dangerous. David Braben, Erfinder des Spiels Elite. Ort, World Wide Web. Microsoft, Skype. A long time ago though, obviously, with Ian Bell together, we released the game Elite. 1984, das ist natürlich schon lange her. Damals haben wir Elite veröffentlicht. Ich hatte vorher schon ein ziemlich simples Spiel zusammengeschraubt. Fighter hieß es. Und es war wirklich extrem langweilig. Man hat halt Raumschiffe abgeschossen, wie immer. Und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen etwas Besseres machen. Ich hatte damals viele Spiele gespielt, echte Klassiker wie Galaxian oder Space Invaders. Immer, wirklich immer, hat man dabei 10.000 Punkten ein Extra-Leben bekommen. Und eine Extra-Waffe, irgendeine Bombe oder sowas bei 5.000. Ich habe mich gefragt, was, wenn ich lieber 2 Bomben haben möchte statt einem Extra-Leben? Dann bin ich darauf gekommen. Was wäre eigentlich, wenn die Punktanzahl ganz einfach Geld wäre? Und was, wenn man damit handeln könnte? Das war die Geburtsstunde von Elite. Trading seemed to be the most logical thing to do. because it included travel, it included a reason to go somewhere dangerous. And so sort of Elite was born. Oh, I think the industry has changed hugely. Back then, there weren't really very many publishers. In der Spielebranche hat sich seitdem viel verändert. Damals gab es wesentlich weniger Publisher als heute. Und auch die Herangehensweise war eine ganz andere. Die meisten Entwickler waren das, was wir heute Indies nennen würden. Da haben ein oder zwei Leute ein Spiel gemacht und kaum jemand war wirklich Spieledesigner von Beruf. Die meisten von ihnen waren Studenten, so wie ich, oder hatten einen anderen Job und programmierten in ihrer Freizeit. So etwas wie echte Entwicklerteams gab es eigentlich nicht. Das kam erst Ende der 80er. Ich habe damals Spieletests geschrieben für die Zeitschrift 64er und ich sagte, da brauchen wir mehr Platz, weil ich hatte so eine Drittelseite, also so eine senkrechte Spalte, ein Drittel einer Seite und das sollte reichen, dieses Spiel zu beschreiben, das ein komplettes Universum abbildet. Und man nahm es mir halt nicht ab irgendwie, was ich denen da erzählte, weil das war so unerhört, weil Spiele hatten halt normalerweise, es sind 8 Level und wenn man alle Gegner abgeschossen hat, ist Ende. Ich sagte, nein, nein, das geht immer weiter und das ist riesengroß Ihr versteht mich einfach nicht. Und sie haben mich auch nicht verstanden. Und das endete dann mit einer Drittelseite in 64er. Eins der wahrscheinlich definierendsten Spiele, was diese ganze Programmierung von solchen Sachen angeht, die es in den 80er Jahren gab. Betrieben Kombinate der Mikroelektronik, der Rechen- und Computertechnik haben bedeutenden Anteil an dem dynamischen Leistungsanstieg in unserer Volkswirtschaft, an der Erfüllung der Ziele, die in der Direktive für den 5-Jahr-Plan 1986 bis 1990 enthalten sind. Das Interessante daran war, dass in der DDR halt, also begann so Mitte der 80er dieses, sagen wir mal, drauf rumreiten, dass jetzt die Informationstechnikrevolution beginnt. Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs, Internetaktivist, Buchautor, Computersicherheitsexperte, geboren und aufgewachsen in Leipzig. Da gab es dann halt so diese, ja, wir haben jetzt den 1-Megabit-Chip, so, es war halt dann so die große Planerfüllung, die in den Abendnachrichten verkündet wurde und Erich Honecker stand dann da mit irgendwie dem Chip in der Hand und so, wir haben jetzt den 1-Megabit-Speicherchip geschafft oder sie haben es dann geschafft, einen 32-Bit-Computer zu bauen. So, das waren dann halt so die großen Abendnachrichten. Die Männer und Frauen, die hier wie an jedem Tag ihren Arbeitsplätzen zustreben, stehen in einem nicht alltäglichen Wettbewerb. Sie sind angetreten, um den Wettlauf mit der Zeit zu gewinnen. Ihr Betrieb, das Robotron-Büromaschinenwerk Ernst Thälmann-Sömmerda. Größter Betrieb des Bezirkes Erfurt, und traditionelles Zentrum der Arbeiterklasse. Ein Kollektiv von 13.000 Werktätigen im Aufbruch zu neuen Leistungszielen. Ja, Robotron ist eine Herstellerfirma gewesen und die haben den Z9001 gebaut. Das ist halt so ein keilförmiges Gerät, was extrem unbeliebt war, weil es halt eine sehr, sehr schlechte Tastatur hat. Das waren halt so ganz schmale, flache Schlitztasten. Und die stürzt noch dauernd ab. Und das war so der einzige Computer, den man quasi frei kaufen konnte. Für relativ viel Geld, den konnte man vorbestellen und dann bekam man dann irgendwann die heißersehnte Postkarte, dass man dann nach Erfurt fahren konnte in den Laden, um ihn sich abzuholen. Und es dauerte meistens so ein Jahr oder anderthalb oder so, bis man dann den dann bekam so. Und der war insofern instruktiv, weil man da so sehr nah am Metall war, ne? Also halt, man musste sich mit den Innereien des Rechners sehr auseinandersetzen so und es war jedenfalls sehr viel gebastelt. Auch eine Menge Leute haben sich ihre Computer selber gebaut. Programm Print 1. Es gab dann sogar später ein sehr interessantes Experiment, das hat damals Horst Völz gemacht, so einer der wesentlichen Gestalten der DDR-Informatik. Jedenfalls Horst Völz hat dann irgendwann angefangen, Computerprogramme im Radio zu senden. Also eines der Dinge, die er gemacht hat, war zum einen Software auf so Flex-Schallplatten, die man, also Schallplatten, die man so hinten in so Magazine reinkleben konnte. Dann hat er da Software drauf verteilt, also zusammen mit Verlagen. Und dann hat er auch angefangen, ihm Radio zu senden. Und dann konnte man die aufnehmen, Kassette aufnehmen und in seinen Computer laden und ausführen. Die Näherin legt das Nähgut manuell an, bringt es unter den Nähfuß, schaltet die Automatik ein und jetzt hat sie. Und jetzt ist am Anfang automatisch verriegelt worden, am Ende automatisch verriegelt worden, der Nähfaden wurde getrennt, das Nähgut wurde gestapelt. In der Kontur können wir einmal Ärmel-Innennähte, Außennähte, wir können Rücken-Mittelnähte, Teilungsnähte, Seitennähte. Das ist erstmal ein großes Einsatzgebiet des integrierten Näharbeitsplatzes. Hätten Sie mal gedacht, dass der Computer mal sowas fertig kriegen, was doch früher eigentlich nur dem Geschick der Näherin überlassen war? Vor vielen Jahren nicht, aber jetzt schon. Man kann auch sagen, dass die DDR zumindest innerhalb der sozialistischen Staaten doch relativ viele Innovationen aufgebracht hat. Gerade in Dresden und in Jena gab es große Kombinate, die mit der Computerentwicklung beschäftigt waren. Frank Bösch, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam. Es gab aber auch tatsächlich eigene Kleinkomputer in der DDR, mit denen gerade Jugendliche in der DDR an die Computertechnik rangeführt wurden. Es gab in der DDR auch Fernsehsendungen, die das Computerbasteln vermitteln sollten und entsprechende Zeitschriften. Und selbst in den FDJ-Organisationen im Kulturbund gab es Computertreffen. Das heißt also, die DDR bemühte sich durchaus durch Förderung von Hightech von oben, aber auch durch die Förderung von Computerbasteleien von unten, die Entwicklung voranzubringen, kam aber nicht recht voran. Hier in Berlin gab es eine Umweltbibliothek, die brachte eine Oppositionszeitschrift heraus, die hieß der Telegraph. Und die wurde produziert auf einem damals mit Hilfe der Westberliner Grünen in den Osten geschmuggelten Commodore Amiga-Installation. Und das lief ziemlich lange und irgendwann hat die Stasi davon dann auch Wind bekommen und wie man dann später in Akten lesen konnte, suchten sie dann nach dem Zentralcomputer der Opposition. Also sie hatten dann halt auch so eine Vorstellung von so dem der Zentrale und alles aus dem Westen gesteuert, waren halt so ein paar Freaks um Amiga 500, die halt irgendwie auf Wachsmatrizen gedruckt haben. Insofern gab es solche subversiven bzw. regimekritischen Anwendungen schon. Aber sag mal so, die Computer-Freak-Szene war eher apolitisch. Also die war nicht sehr politisiert, was eine Menge damit zu tun hatte, dass wenn du was werden wolltest im Osten, also sprich Informatik studieren wolltest oder halt irgendwie in Positionen kommen wolltest, wo du mit interessanter Technik zu tun hast, war schon klar, dass du nicht auffallen wolltest. Mein Mikroprozessor bringt mich um. Meine Adresse war zum Beispiel ganz einfach rotert@germany. Unter dem Rechnernamen Germany war der Rechner, den ich aufgesetzt hatte, weltweit bekannt. Und wer mir was schicken wollte, konnte an rotert@germany schreiben. Super Adresse. Michael Rotert, Ingenieur und Internetpionier, empfing im August 1984 als erster in Deutschland eine E-Mail via Internet. Ort? Süddeutschland, Nähe Karlsruhe, Randbebauungsgebiet, vor einem Apfelbaum. Die Äpfel kann man, wenn sie ganz früh sind, für einen Kuchen verwenden. Später kann man sie direkt pflücken und essen. Machen die Enkelkinder auch sehr gerne.

schönen utopischen Gedanken, Wissen ist frei, jeder ist zugänglich, gab es dann eben noch die andere Seite, also die auf der staatlichen Seite, die natürlich in erster Linie sowas wie Kontrolle haben wollte. Und was noch dazu kam, ist natürlich die Kommerzialisierung dieses Gedankens. Also das, was wir heute natürlich auch wiederum in Auswüchsen ganz stark wahrnehmen, dass es sozusagen auch auf dieser Ebene der Information einen großen Kampf gibt zwischen freien Informationen und kostenpflichtigen. Also die Medien streiten sich darum, Paid Content oder Free Content, die Musikindustrie leidet, die Filmindustrie und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ein permanenter Kampf zwischen diesen zwei Grundideen. Wir haben es ja im Internet heute zu tun damit, dass die Orte, wo sich Nutzer treffen, diese sozialen Netzwerke oder Plattformen, von privaten Anbietern betrieben werden. Jeanette Hofmann, Direktorin des Humboldt-Institutes für Internet und Gesellschaft. Und das hat zur Konsequenz, dass was wir dort tun und sagen dürfen, faktisch durch die Geschäftsbedingungen dieses Anbieters geregelt werden. Das heißt, es gelten da nicht die Grundrechte, die wir als Bürger staatlich garantiert, zumindest in demokratisch verfassten Staaten haben, sondern es gelten die Geschäftsbedingungen des Anbieters. Insofern haben wir es hier mit einer ganz ambivalenten Situation zu tun. Einerseits gibt uns das Internet ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten, die wir uns hätten vor 30 Jahren gar nicht erträumen können. Andererseits erleben wir eine doch erhebliche Einschränkung unserer, ich sag mal, Grundrechte, die wir als Bürger genießen in der Offline-Welt. Und diese Ambivalenz zwischen neuen, großartigen Möglichkeiten und gleichzeitig Einschränkung unserer Grundrechte, dem haben wir uns noch nicht hinreichend gewidmet. Let me know how you like to handle the announcement. Thank you, Laura Breeden, CSNet, CIC User Liaison. Ich habe die E-Mail auch noch im Originalausdruck gehabt aus jener Zeit. Die hängt jetzt in irgendeinem Museum. Ich durfte sie dann plötzlich, obwohl ich sie vorher immer mal mir angeguckt habe, durfte ich sie nicht mehr in die Hand nehmen, weil die Säure meiner Hände das Papier zerstören konnten. Hat dann irgendjemand nach 20 Jahren gemerkt. Das Einzige weiß ich, dass bei 25 Jahren die Stadt Karlsruhe gesagt hat, Mensch, 25 Jahre, es war hier in Karlsruhe, wo das gemacht wurde, da machen wir ein Event draus als Wiege der E-Mail in Deutschland. Aber so zwischendrin ist eigentlich relativ wenig passiert diesbezüglich mit Mail. Etwa 400 junge Tüftler und Computerfans sind zum ersten internationalen Hacker-Treffen nach Hamburg gekommen. Die Hacker, die unbefugt in fremde Datensysteme eindringen und mangelnde Datensicherung nachweisen, tauschten in Hamburg Tricks und Tipps aus. Die Hacker proben den Datenschutz, nur ihren eigenen selbstverständlich. Versteckte Kameras oder Diktiergeräte, mit denen Spione den Weg in fremde Datensysteme aufzeichnen könnten, sind hier unerwünscht. Pressebeobachter müssen für den Blick in die Computer-Chaos-Welt 50 Mark Eintritt zahlen. Untereinander haben die meist jugendlichen Computerfans 2 Tage lang ihre Erfahrungen mit Geräten und Programmen ausgetauscht. Im Hackcenter herrschte Hochbetrieb. 84, da bin ich eben auf den ersten Chaos-Kongress nach Hamburg gefahren. Da saßen dann ein paar hundert, irgendwann stand die Zahl 1000 in irgendeiner Zeitung, aber es waren auf jeden Fall ein paar hundert. Und jetzt ganz grob vereinfacht, der erste Eindruck.

wie Technologie unsere Gesellschaft verändert, was die Auswirkungen für den Einzelnen sind. Das ist so ein bisschen so der Ausgangspunkt. Einbrecher müssen heute nicht mehr mit Stemmeisen und Schneidbrenner arbeiten. Sie haben es leichter, wenn sie ihren Heimcomputer benutzen. Übertrieben? Nicht ganz. Ein Computerspezialist hat uns heute vorgeführt, wie man einfach durch Knopfdruck 135.000 Mark erbeutet. Am 19.11.1984 wird im deutschen Fernsehen erstmals von einem Hackerangriff berichtet. Mitglieder des Chaos Computer Clubs haben sich über das BTX-System in den Rechner der Hamburger Sparkasse eingehackt. Die spektakuläre Aktion geht als BTX-Hack oder Hasper-Hack in die Geschichte ein und macht den Chaos Computer Club schlagartig bundesweit bekannt. Wir haben einfach in den Decoder-Informationen den von der Post zur Verfügung gestellten Speicherraum voll ausgenutzt, bis auf das letzte Zeichen. Und da traten dann sehr merkwürdige Effekte auf, dass Daten, Fremddaten, praktisch von der Seite angesogen wurden. Und dann ist plötzlich die Kundennummer der Hamburger Sparkasse aufgetaucht. Genau, das war die Nummer. Die Gründung des CCC hatte ja mehrere Ziele. Einer davon war, den Zugang von Netz für alle zu erreichen. Also damals durfte man keine Modifikation an seinem Telefonanschluss vornehmen, die es einfacher machten, einen Modem anzuschließen. Also da gab es jetzt einen Abschlusswiderstand. Wenn man den entfernt hat aus seiner Telefondose, hätte man sofort, ich glaube, 3 Jahre in den Knast gehen können oder so. Dieser Aspekt spielt für uns immer noch eine Rolle. Also wir jetzt mittlerweile mutiert zu einer Forderung, dass wir sagen, wir hätten gerne eine Mindestbandbreite, die eben zusteht als Menschenrecht. Und die auch nicht beeinflusst werden darf durch Bandbreiteneinschränkungen oder Filterungen oder Verstöße gegen Netzneutralität. Und der Club selber hat aber ja immer diesen Spagat zwischen Politik und Technologie. Also auch zu versuchen zu sagen, okay, Technologie hat diese und jene Eigenschaften, sie kann unsicher sein, sie kann zu viele Daten generieren, sie hat Konzentrationseffekte. Und das abzubilden und darauf hinzuweisen und auch zu erforschen, war schon immer die Aufgabe des Clubs. Und es hat sich natürlich gewandelt mit der Technologie und damit, dass Technologie, Digitalisierung, Vernetzung immer mehr in die Mitte unseres Alltags gerückt ist, ist der Club da auch immer mehr hingerückt. Also mittlerweile ist es halt auch so, dass wir zu eigentlich nahezu allen Anhörungen, wo es halt um Technologie und Gesellschaft geht, eingeladen werden. Also auch im Bundestag und so. Und dass die, ja, also man sich an uns gewöhnt hat. Computerfreak. Lebst in deiner Welt, hackst mit dicken Fingern in die Tastatur. Computerfreak, abgeschottet, ausgesperrt, suchst im Chat Erlösung und findest nur dich selbst. Wirklichkeit und Fantasie verschmelzen zu ein Klumpen aus virtueller Masse und binären Codes. Fast klar vom Arbeitsspeicher hockst du in deiner Butze. Essen tust du nur noch, um zu überleben. Computerfreak. Ungewaschen, klebrig, Emotions, Schock, gefrostet, verheddert in der Maus. Yeah. Computerfreak, von Megaherz zu Megaschmerz, ist das nun das Leben, was du wirklich willst? Dieses Museum hat 1996 eröffnet. Da war der Computer ein reines Arbeitsgerät. Da hatte man das auf dem Schreibtischen stehen, man hat in der Bank, in der Firma damit gearbeitet oder man hatte zu Hause im Hobbykeller eben den Homecomputer stehen. Aber dass diese ganze digitale Welt so im Alltag angekommen ist, das haben wir seit ein paar Jahren und das beeinflusst unsere Gesellschaft weltweit natürlich enorm. Wir wissen, dass man sich vernetzen kann, selbst in Entwicklungsländern, in Dritte Weltländern spielt das Handy eine wichtige Rolle. Man hat in arabischen Staaten ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation. Und wir haben es jetzt gerade wieder in der Türkei gesehen, in der auf einmal dann wichtige Social-Network-Plattformen einfach geschlossen werden, weil man auf einmal Angst hat, dass sich da eine Kampagne bilden kann. Oh ja, ich würde auf jeden Fall von einer Revolution sprechen. Heute kann man sich ja ein Leben ohne das Internet kaum mehr vorstellen. Und die Anzahl derer, die das tatsächlich praktizieren, also sich vom Internet fernhalten, die wird ja auch immer geringer. Die größte Änderung ist zum einen, dass ich heute mit Menschen in der ganzen Welt täglich kommuniziere. Wir also die geografische Distanz, die wir überwinden müssen,